Vytačte. U. Sie sind genau. Da je takoj. Ja, das bin ich. I бережливый. Und sparsam. У меня большая семья. Ich habe eine große Familie. Что вы делаете на досуге? Was machen Sie in der Freizeit? Большей частью я смотрю телевизор. Meistens sehe ich fern. Мастерю. Bastle. Или играю на флейте. Oder spiele Flöte.